Wien 2, Große Stadtgutgasse 12. Wohnung von Wilhelmine Feldmann. Wilhelmine Feldmann wohnte von 1911 bis 1938 in diesem Haus und betrieb eine kleine Kreislerei. Sie war sehr beliebt und hilfsbereit. Am 20. August 1942 wurde sie im 77. Lebensjahr mit dem Transport 37 Zug DA 504 mit der Nummer 540 von Wien nach Theresienstadt deportiert und am 11.01.1943 zu Tode gebracht. In diesem heute nicht mehr bestehenden Haus gab es mit Sicherheit noch eine größere Anzahl von Verfolgten, ihre Namen konnten wir aber vorläufig nicht feststellen. Die Gedenktafel für Frau Feldmann wurde von Frau Inge Swoboda, die in Wien eine wichtige Initiatorin für die Gedenkarbeit in Wiener Schulen war, angeregt. Ehemalige Pädagoginnen am GRG 3 Radetzky Realschule berichten. Wir schätzen an Inge Swoboda ihr äußerst starkes Engagement, ihre überzeugende Aufrichtigkeit und großherzige Güte. Im März 1988, im Gedenken an den sogenannten Anschluss, haben sich ihre handgeschriebenen Flugblätter ganz entscheidend auf das Klima in unserer Schule ausgewirkt. Ihr Funken ist entflammt, sodass bei der ersten Gedenkfeier in unserer Schule mit großer Ernsthaftigkeit und emotionaler Wärme von vielen Schülerinnen und Schülern sowie von einem sehr großen Teil unseres Lehrkörpers dieser Anstoß aufgenommen und weitergetragen worden ist. Gedenktafeln, Projekte in vielen Klassen. Im Jahr 2008 wurden viele Emigrantinnen und Emigranten, die 1938 die Schule verlassen mussten und die Shoah durch Flucht überleben konnten, an die Schule eingeladen. In einem dreitägigen Projekt haben sie mit Schülerinnen und Schülern in einem intensiven Austausch ihre Lebensgeschichten dargestellt. Bis heute andauernde Freundschaften wurden geknüpft und das Engagement der Lehrerinnen und der Lehrer, vor allem jenes von Frau Dr. Merzanitz, ist letztendlich auf die Initiative von Frau Inge Swoboda zurückzuführen.